Genosse Kim Jong-un stattete den Truppen der Koreanischen Volksarmee und den Einheiten, die getreu der erhabenen Idee der Partei der Arbeit Koreas für die Gewichtlegung auf das Volk, die Hochachtung des Volkes und die Liebe zum Volk beim Wiederaufbau der nöbelsten Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong Großtaten vollbrachten, seinen Dank ab.